Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, Folge 93. Wir sind wieder in kleiner Runde heute hier. Mhm. Wir sind auch ein bisschen früher in der Woche hier als sonst. Es liegt im Wesentlichen an seltsamen Feiertagen, die uns die Woche zerschießen. Also die auch nur in Teilen der Republik gelten. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Wir sind so oldschool geworden. Wir machen echt Brückentage inzwischen. Eieiei. Ja, das machen diese Angestellten. Da wird man einfach, da verweichlicht man. Wenn man Angestellte hat, dann muss man sich... Will man auch Urlaub. Fühlt man sich so einsam, wenn man am Wochenende im Büro sitzt. So. Ja. Ja, schlimm, schlimm. Man kann nur davon abraten im Prinzip. Ja, das ist doch so Produktivitätsverlust. Die hören hier auch zu. Ja, das ist so persönlich. Die sind voll toll. Ich weiß gar nicht, was okay. Ja, Angestellte sind voll super. Schön groß an dieser Stelle. Eieieiei. Wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, dann kriegst du aber auf den Deckel, Alter. Genau, wir sind ja alle im Urlaub. Und so. Auch unser Dritter im Bunde hier ist im Urlaub. Wir grüßen an dieser Stelle nochmal schön. Nächste Woche so wieder zurück, glaube ich, oder? Er hat einen Termin eingetragen in so einem gescherten Terminkalender. Und das ist, glaube ich, nächste Woche, Ende nächste Woche. Also es könnte sein, dass er nächste Woche dann schon wieder mitcastet. Aber ich glaube, er hat auch einen Termin eingetragen, dass er am Wochenende wieder weg ist. Also je nachdem, wie wir den Termin legen. Mal sehen. Wir wollen nichts versprechen. Wir wollen nichts versprechen. Irgendwann gibt es den Marcel hier auch wieder. Ja, das können wir versprechen. Hoffen wir zumindest. Aber bis dahin wünschen wir ihm einen schönen Resturlaub auf jeden Fall. Gut. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Also ich meine jetzt im letzten Podcast. Das war ja so Keynote-Cast, oder? Das war ein Keynote-Cast, richtig. Mit ein bisschen Singer-Dings da hinten dran. Genau, ein bisschen Singer-Dings. Also ich glaube, wir haben fast nichts gesagt, was irgendwie... wir haben im Prinzip ja nur nacherzählt, was passiert ist. Insofern konnten wir da wenig falsch machen. Ja, nö, ich glaube nicht. Was nicht ganz richtig war, aber das liegt nicht an uns, sind wohl die Auslieferungstermine von diesen kleinen Geräten. Ah ja, ja, super, super. Also einerseits sind die jetzt natürlich alle irgendwie schon so ausverkauft und auf längere Halte, also vorbestellt. Ja, also es geht ums iPad Mini, das nochmal kurz gesagt zu haben. Stimmt, das 13er Retina nicht, das konnte ich bestellen und das hat halt seine normalen Laufzeiten. Mhm. Aber so das iPad Mini scheint completely ausverkauft at the moment. Und er scheint auch schon mit... verschiedene Testberichte sind schon erschienen von Leuten, die es wirklich in den Händen hatten. Da kann man auch gleich drüber sprechen. Okay. Aber ich habe relativ zügig bestellt gehabt und es kam aber dann jetzt so, dass es bei mir 16. November als Lieferdatum hatte und nicht jetzt am Freitag. Das große iPad allerdings war easy cheesy. Selber Zeitpunkt Bestellung. Ja, das ist ja auch der alte Scheiß, den will ja keiner, so riesen iPads. Ist ja voll uncool jetzt. Ja, ich glaube, das ist wirklich... Nein, aber das ist überhaupt keine, also an dem ist kein spezielles Interesse, kein Run. Das ist so der normale New iPad Weiterverkauf an der Stelle. Ja. Ein paar Leute, die also ich halt glaub, geil auf die den Lightning Connector sind. Ja, also es hätte da glaube ich schon den Run gegeben, wenn es nicht irgendwie was anderes gegeben hätte, weil dann wäre es halt das neue iPad gewesen. Aber so ist es das halt nicht. Und hinzu kommt halt außerdem, dass diese kleinen Geräte halt noch dazu massive Produktions- und Lieferschwierigkeiten haben. Da haben wir irgendwie letztes Mal ja auch schon angeschnitten, dass das wohl im Wesentlichen daran liegt, dass sie da von Samsung keine Panels für bekommen. Okay. Ich habe ja auch gehört, dass die iPhone 5s immer noch relativ schwer zu kriegen sind. Es gibt Leute, bei denen ist erst letzte Woche irgendwas angekommen noch, leider. Mein Beileid. Ich las das auf Twitter. Und auch an sich, weiß ich nicht... So, man kann nicht einfach in den Apple Store gehen und ein iPhone 5 kaufen, jetzt, wenn man schnell will. Das geht wohl immer noch nicht. Man muss sich da immer noch irgendwie anmelden und Glück haben. Aber bei dir ist es jetzt so, du hast irgendwie so dieses iPad Mini mit Wi-Fi bestellt. In schwarz. Eigentlich so das, was man jetzt bekommen hätte sollen. Auch relativ früh wahrscheinlich, oder? Ja, relativ früh. Also bestellt. So, und es ist jetzt trotzdem Mitte November bei dir. Genau, es ist Mitte November bei mir jetzt hier geworden. Also vielleicht liefern sie auch in Amerika schneller aus oder ich war halt nicht so zügig, weil ich habe ja die Keynote nicht live angeguckt und ich weiß nicht, wann das so danach online ging wirklich. Also es ist Freitag so. Um 9 war das, wo man das iPad bestellen konnte. Ach stimmt, das war ja Freitag. Nee, da war ich ziemlich genau dran. So, ich habe Freitag zack bestellt. Also innerhalb der ersten ein, zwei Stunden war ich auf alle Fälle im Boot. Naja. Ja, ich habe irgendwie auch so ein eins mit 3G dann noch bestellt, aber das wird mir für Ende November versprochen. Das habe ich ja noch nicht gemacht, weil da habe ich mir gedacht, das 3G, also rechts oben, das wird man auch im Laden kaufen können. Habe ich mir ganz naiverweise gedacht, aber vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, brauche ich es nicht unbedingt, habe ich mir auch gedacht. Aber es wäre so das Modell, das ich wollen würde, wenn mich die Pixel nicht so sehr aufregen. Das ist nämlich auch das, was man jetzt in den Testberichten durchaus liest. Die Leute, die Retina gewöhnt sind, für die ist es durchaus ein Augen, das Gegenteil von einem Augenschmaus. Tja, was ist das Gegenteil von einem Augenschmaus? Das ist eine gute Frage. Also, so, wie heißt es denn, wenn das Essen nicht schmeckt? Bäh. Bäh. Bäh. Okay, wir sind heute eloquent. Man merkt es uns an. Lass uns doch eloquenterweise zum nächsten Thema übergehen. Vielleicht machen wir einfach gleich die iPad Mini Testberichte, wo du sie eh schon kurz angetriggert hast. Ja. Was ist denn außer, dass es bäh, Augenbäh ist, noch so zu sagen? Ja, das ist Augenbäh mit den Pixeln. Das ist, liegt wohl ganz gut in der Hand so. Mhm. So Gruber spricht irgendwie so, es wäre das ideale Gerät für Kinder dann, von der Größe her dann auch. Das ideale Gerät für Kinder, okay. Ja, ja, so. Und es gibt auch irgendwie so ein Video von dem Herrn Nguyen, der seinem, wo die Tochter mit dem Gerät filmt, die das nicht mehr so gerne hergeben will. Ja gut, also da, das ist ja jetzt irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal, aber. Nee, die Kameras sind besser. Deutlich im Verhältnis zu anderen, das kostet also besser als halt alles andere von in dieser Preis, also in der Größenordnung, in der Geräteklasse. So, okay. Das sagen sie alle. Wahrscheinlich halt genauso, wie die Kameras jetzt im Touch sind. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten ist es halt ein iPad in kleiner, ne? Also es ist nicht so, versuchen sich alle irgendwas aus der Seele zu schwurbeln an der Stelle. So viele schreiben über den Preis. Und da kommen sie alle mehr zum Schluss, ja, Apple kann halt jetzt so viel verlangen. Es ist nicht so, dass es irgendwie müsste. Der Gruber selber ist noch irritiert darüber gewesen, dass das iPad 2 noch im Line-Up ist. Ja. Und mutmaßt dann, dass sich das bisher wohl gut verkauft hat. Und sie sich die Frage stellen, warum. Und wenn es wirklich der Einstiegspreis ist, dann übernimmt es ja jetzt das iPad Mini. Wenn es aber wirklich der Einstiegspreis mit der Größe ist, dann wird das iPad 2 nach wie vor sich an der Stelle gut verkaufen. Also dann sieht es eher so als Testballon. Was habe ich denn noch so gelesen an der Stelle? Ja, also irgendwie nichts Spektakuläres, nichts besonders Negatives. Die Pixel sind ein bisschen weiter hinterm Glas. Also es ist nicht so, es ist nicht ganz ein iPhone 3GS vom Display her, sondern ein bisschen besser. Also der Einfallswinkel ist irgendwie besser, aber es ist trotzdem so, dass die Pixel ein bisschen mehr Abstand zum Glas haben gefühlt als sonst. Nun ja, wir werden das irgendwann auch selbst sehen, aber das kann sich noch etwas ziehen wohl. Ich bin ja gespannt, ob ich mein Kindle vorher bekomme oder mein iPad Mini. Dein Paperwhite, oder? Mein Paperwhite, ja. Das ist kein Fire. Nee, um Gottes Willen. Nicht der Fire HD, der von Amazon ganz groß auf der Homepage so beworben wird als mit Konkurrenz iPad Mini nebenan. Das finde ich auch schon sehr gutzi. Also ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe das dann auch bei Gruber gelesen, warum ich das seltsam fand. Der hat das irgendwie ganz gut analysiert, weil bisher war Amazon halt schon immer so dieses wir machen auch gute Sachen so. Also wir hat immer so über Qualität irgendwie argumentiert. Und dieser Vergleich ist halt echt so, wir können irgendwie, wir sind so ähnlich, aber viel billiger. So. Und also diese bei uns gibt es das billig, ist Amazon halt bisher irgendwie nicht so gewesen. Und das fand ich so interessant als neue Argumentation da an der Stelle. Nee, es war ja nicht nur billig, es war schon, also bei uns gibt's mehr und billiger. So. Das ist ja schon mehr auch, weil wir haben mehr Pixel zum Beispiel. Ja, die Auflösungsdichte ist höher. Ja. Und ich sehe leider die Anzeige nicht mehr. Die ist jetzt wohl entweder nicht mal geschalten oder wenn man im Android ansurft, kommt sie nicht. Weiß ich nicht. Man weiß sowas ja immer nicht so genau, wenn man jetzt mit welchem Gerät man was kriegt, wenn man so auf so eine Webseite geht. Schrecklich. Filterbubble. Ja, ansonsten iPad Mini. Ja, das war da. Ja. Nach wie vor, das gibt es jetzt. Wir werden dann irgendwie, wenn wir mal so eins gesehen haben, können wir vielleicht irgendwie mehr dazu sagen. Aber wenn wir schon beim Keynote nachbereiten sind, Ja. Dann kann ich ja auch nochmal erwähnen, dass ich das Protina 13 mir mal angeguckt habe jetzt im Laden. Mhm. Und es ist ja so ungefähr nochmal ein Drittel schwerer als das R im Verhältnis. Also das macht ein Drittel das schwerer als das R. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie viel ist das in Milchtüten? Also ich glaube, deshalb, ich habe es eigentlich rausgesucht. Das alte MacBook Pro 13 ist so 2 Kilo schwer. Okay, 2 Milchtüten. Zwei Milchtüten. Ah, Milchtüten. Ah, okay, ja genau, 2 Milchtüten. Das Protina ist jetzt 1,5 Milchtüten schwer, so ungefähr. Und das R ist 1 Milchtüte schwer. Ah, ich denke, das ist eine relevante Größenordnung, dass man durchaus das R noch haben können will. Mhm. Und was bei uns auch dazu führt, dass ich dieses R benutzen werde, das wir da bestellt haben, weil ich für mich eigentlich so dieses Gewicht als für das transportable Gerät als Hauptfaktor sehe. Wenn ich dann aber gleichzeitig noch ein iPad Mini dazu bestelle, dann bin ich irgendwie komplett Retina los und dann habe ich, glaube ich, Angst. Naja, ich habe auf alle Fälle dieses 13er so in der Hand gehabt und habe auch ein bisschen mit rumgespielt und also einerseits funktioniert es super, finde ich, auf dem 13er Display mit dem Scaling, dass man wirklich dieses eins größere Auflösung macht, die jetzt dann nicht mehr ganz Retina ist. Mhm. Und dann vom Platz her habe ich mich sehr wohl gefühlt, sowohl vom Lesen als auch vom Arbeiten. Also das, was ich da im Store gemacht habe, fand ich super. Das Gewicht fand ich auch in Ordnung, aber immer noch schon ein Gewicht. Also es ist schon noch ein deutlicher Unterschied zum R. Ja, und ansonsten halt genau das, was man erwartet. Weißt du eigentlich, wie sich das Gewicht von dem Nexus 7 hier zu dem iPad Mini Das hatte ich letztes Mal verhält. In den Shownotes geschrieben. Kein großer Unterschied. Okay. Und es ist, glaube ich, ein bisschen ein Hauch leichter. Das ist ein Hauch leichter? Nein, das Mini. Das Mini ist ein Hauch leichter. Hm. So. Das hatten wir da letztens. Aber ich finde, man muss es in der Hand haben, um es dann wirklich zu merken, was genau Sache ist. Das ist auch so eine Frage der Gewichtsverteilung und wie dicht es sich anfühlt irgendwie. Also so das iPhone 5 ist ja irgendwie auch. Das fühlt sich ja im Wesentlichen so leicht an, weil ich weiß nicht, also ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des reinen Gewichts, dass es sich so leicht anfühlt, sondern auch, wie das Gewicht verteilt ist und ja, das hilft von der Dichte, das so irgendwie eindrucksmäßig ist. Das hilft ihm noch. Und natürlich hat das iPad Mini dann mehr Fläche eigentlich. Das heißt, wahrscheinlich fühlt es sich auch nochmal deutlich leichter an als das Nexus. Und ja, das macht alles irgendwie einen Unterschied. Wobei auch der iPod Touch ist ja nochmal ein gutes Stück leichter wie das iPhone. Trotzdem fühlt es sich nicht so viel leichter an. Ja, also, total seltsam. Man weiß es nicht so genau. Es ist auf alle Fälle relevant. Das Gewicht ist relevant, finde ich. Man sollte so das gefühlte Gewicht noch irgendwo angeben. So das gefühlte Temperatur und gefühltes Gewicht. So. Das gefühlte Gewicht, sehr gut. Ich wollte zu dem Protina aber noch eins sagen. Ja. Nämlich, ich habe so eins bestellt in diesem Store. Mhm. Und da war ich total irritiert, weil es gibt zwei Einheiten, in denen man das bestellen kann. So, es gibt praktisch Also zwei SKUs quasi. Genau. Das ist Stockkeeping Unit, sagt man ja so schön, in der Branche. Also es gibt zwei Artikel. Genau, und das geht wahrscheinlich nur der Symmetrie wegen, so auf dieser Seite, dass man wirklich so überall zwei Optionen hat. Nicht im Ernst, oder? Doch, deshalb komme ich drauf. So die verschiedenen Bestellartikel wuchern nämlich, finde ich, an der Stelle ein bisschen, was Apple angeht. Also gerade jetzt beim MacBook Pro ist es natürlich der Übergang zwischen Retina und Nicht-Retina. Mhm. Kann man ja irgendwie verstehen. Die braucht es ja dann auch noch überall. Aber dann hast du ja eigentlich noch das R, ja? Also wenn du mal in diese Laptop-Geschichte gehst. Und beim 13er ist es halt so, dass die zwei Bestelleinheiten sich unterscheiden in der im Flash-Speicher der Festplatte, hätte ich schon fast gesagt. Wie heißt es denn dann? Das heißt immer noch Festplatte, oder? Ja, das ist durchaus eine Flash. Im Flash-Drive. Und zwar eigentlich nur darin, dass man bei dem kleineren Modell noch die 128 auswählen kann. Und beim größeren kann man die 128 nicht mehr auswählen. Weil in allen anderen Aspekten sind die beiden Dinger komplett gleich in diesem Store. Hm. Und das hat mich total irritiert, weil auf der Webseite von dem 13er ist sogar noch, normalerweise ist nämlich der Prozessor auch noch unterschiedlich. Ja, wenn sie so ein bisschen eine langsame oder schnellere Version haben. Irgendeine Eigenschaft ist noch unterschiedlich. Und sie haben auf der Webseite, wenn sie Produkte vergleichen, und das kannst du beim 13er bei den Tech-Specs ja auch angucken, haben sie beim Prozessor zwischen den beiden Modellen einen Strich in der Mitte. Punkte. Es ist nicht so, dass es so ein einheitliches, so ein Feld ist, wie bei allem was gleich ist, sondern da ist ein Strich in der Mitte. Es ist aber genau gleich. Ja? Es ist bei beiden derselbe Prozessor und ein anderer Prozessor, den man dann als aufkaufen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz unangenehmes Zeichen. Ja, das ist so. Die Produktmatrix wuchert. Ja, wirklich. Das macht es bei den iPads, bei den überall. Was mir letztens aufgefallen ist, und ich weiß, ich bin ein bisschen arg spät dran damit, ich habe irgendwie letztens auf Apple.com geklickt und auf Mac und wollte irgendwie MacBook suchen und habe festgestellt, das gibt es ja gar nicht mehr. So, also ist jetzt keine Neuentwicklung, aber das wurde mir wieder bewusst, es gibt dieses MacBook gar nicht mehr. Ach, du hättest gerne MacBook ohne Zusatz gehabt? Ja, es gibt nur noch Air und Pro, es gibt kein nix so mehr. Und ich hatte das immer noch so präsent, als dieses Gerät hat noch so eine gewisse, es hat noch einen Nachhall irgendwie für mich. Ja, also ich dachte so im ersten Moment, das müsste ich doch eigentlich noch neu kaufen können. Ja, hast dich geschnitten. Das ist aber auch was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, warum sie die MacBook Pro Nicht-Retina-Reihe nicht einfach in MacBook degradiert haben. Hm. So. Dann hätten sie wirklich die Segmentierung. Und von den Tech-Specs ist es ja so, bis auf diese Drecksfestplatte und das drehende Medium, was ja keiner mehr braucht. Hm. Naja, sie wollen halt weg davon. Von was? Ja, von Nicht-Retina. Ja. Ja. Deswegen macht es halt keinen Sinn, das irgendwie in eine andere Produktklasse noch zu überführen. Das ist halt echt nur so ein Übergang. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie lange diese Dinger noch bleiben werden. Also es ist ja schon auch ein oberes Preissegment noch. Also sie wollen das Preissegment ja auf alle Fälle bedienen noch. Hm. Und das bleibt auch so ein bisschen ober. Also gerade auch so, ich meine, gerade ihr Flash-Speicher ist ja auch arschteuer. Das heißt, das Upgrade von 256 auf 500 kostet mal 500 Euro. Naja gut, aber das sagt jetzt nichts über das Display aus. Man müsste ja jetzt wissen, wie die Display-Produktionskapazitäten so in Zukunft sind und wie die Preisentwicklung da sein wird. Ob man dann noch Notebooks anbieten will ohne Retina. Ich glaube nicht, dass sie das ohne Retina, also dass die Retina ohne diese neue Bauform machen. Und ohne die neue mit der neuen Bauform müssen sie auch Flash verbauen und und die Airs werden es halt eigentlich. Eigentlich sollte es nur Airs und Pros geben an der Stelle. Ja, gibt's ja nur noch. Ja, Protinas. Ja. Naja. Okay, also das Ding, Feature Creep, also Modell Creep gibt es so ein bisschen auf der Apple-Seite. Ja. Es wird schwieriger zu entscheiden, welches Modell man denn kaufen soll und für mich auch anderen Leuten zu sagen, warum sie jetzt welches Modell kaufen sollen, finde ich. So mit der Zeit. Hm. Mal gucken. Nun ja. Und dann? Was machen wir dann als nächstes am besten? Ich versuche gerade eine rote Linie hier reinzukriegen. Machen wir doch die Apple Reorg, oder? Die Apple Reorg. Das hört sich so ein bisschen an wie Scientology. So, Scientology Z-Org, Apple Reorg. Aber es geht um was anderes, nämlich es gab diese Woche, ich glaube, das war am Montag, oder? War es Montag? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es eine Pressemeldung und in dieser Pressemeldung stand im Wesentlichen drin, ja, hier der Forstall und der Broad, spricht man den Broad? Ich glaube schon, oder? Ja. Die sind jetzt dann demnächst nicht mehr da. Die gehen. Die werden gegangen. Die müssen irgendwie gucken, wo sie bleiben. Die verlassen uns, wurde natürlich geschrieben. Es wurde nicht so richtig die Tür verwiesen, aber es war kein Lobgesang jeweils. Aus unterschiedlichen Gründen. Also beim Browett, wie auch immer man ihn ausspricht, ist es wohl so gewesen, dass er die Retail-Strategie übernommen hatte und zwar gar nicht so lange, aber gleichzeitig mehr oder weniger Stellen gekürzt hat, alles knapper gemacht, also die Gewinn optimiert hat, anstatt die Ladenstrategie, die Apple an sich so fährt, nämlich so dieser Deluxe-Laden zu sein, wo sich Leute um dich kümmern und wo man die Produkte ordentlich angucken kann und Hilfe bekommt. Da ist er einfach wohl in die falsche Richtung losgefahren und da gab es so ein paar Skandälchen darum, gar nicht so groß berichtet wurden. Doch, also ich glaube, wir haben auch so kurz das zumindest mal angeschnitten hier auch, also wir erinnern uns, Browett hat irgendwie im Januar, glaube ich, so die Sparte übernommen für Retail. Und ich glaube, im im April oder im Mai war das dann, dass so die die ersten, da gab es dann sogar so Genius-Proteste und so hier so, wo dann wirklich so der Aufstand geprobt wurde innerhalb von Apple Stores und gesagt wurde, hier, also die streichen uns alle Mittel zusammen und dann können wir halt nicht mehr hier diesen Service veranstalten, den ihr eigentlich wollt von uns, wenn wir irgendwie nur noch zu dritt sind und irgendwie den Job von 8 Leuten machen sollen. Mhm. Und da hat Apple dann auch, also da hat Cook dann irgendwie sogar persönlich interveniert und reagiert. Und das war im Prinzip eigentlich schon der Zeitpunkt, wo gerüchtet wird, dass er Broward eigentlich gerne rausgeworfen hätte. Er hat das aber wohl, und das ist jetzt Spekulation, so ein bisschen zusammengelegt, ne, so mit, gut, dann lassen wir den da halt noch 4 Monate sitzen, weil der Forstall, den müssen wir eh auch rausschmeißen. Und dann warten wir, bis wir den gemeinsam rauswerfen können. Dann sieht es besser aus. Ja. So, weil irgendwie nach 4 Monaten irgendwie so ein Vice President of Schnickschnack rauswerfen, das sieht halt auch für Cook scheiße aus. So gerade wenn er eben frisch da der Chef ist. Ja, das klingt so danach. Also wenn man sich den Zeitpunkt anguckt, an dem es jetzt passiert, ist es ja ein Zeitpunkt, wo alle Produkte ihre Updates bekommen haben. So. Also alle Produkte, die noch Produkte sind. Der Mac Pro, da zählt er da nicht mehr. Oder stimmt. Apple. Ja. Der Mac Pro ist ja noch weniger Produkt als der Mac Mini mittlerweile. Ja, definitiv. Der Mac Mini hat sein Update bekommen. Mhm. Apropos, Mac Pro, Gebrauch kaufen von den Coding Monkeys? Jemand? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf Protina umstellen. Dominik verkauft seinen Mac Pro. Wer braucht einen großen Lüfter, der viel Strom frisst, aber 4 Festplatten-Base hat? Ja, ich glaube, wir müssen das irgendwie besser verkaufen. Wir geben noch Autogramme. Nee, oh mein Gott. Lassen wir das. Ja. Wo waren wir gerade? Ach ja. Was ist denn überhaupt passiert? Also Scott Forstall ist die entscheidendere Größe an der Stelle, die da der Tür verwiesen wurde, was mich schon ein bisschen wundert. Also das kam für mich schon eher aus dem Blauen heraus. Also ich habe mich schon auch gewundert, dass der auf dem Event nicht war, aber das ist auch durchaus legitim, weil es gab ja nichts zu präsentieren für die Geräte. Also wenn jetzt irgendjemand Serie auf dem Mini präsentiert hätte sollen und das wäre nicht Forstall gewesen, dann hätte ich mir Gedanken gemacht. Mhm. Aber so wie sie diesen Event abgehalten haben, haben sie ja wie gesagt gar keinen Hands-on-Time gemacht mit dem geilen Gerät. So. Das stimmt. Aber es ist halt die Frage, warum haben sie das so gemacht? Und also das ist halt irgendwie. Und man weiß es also nicht. Er wäre schon normalerweise im Publikum gesessen, zumindest denke ich. Stimmt, er ist ja nicht mehr im Publikum gesessen, beziehungsweise dieses Video gab es nicht. Also ja. Man hat ja nicht das komplette, obwohl es war nicht so groß, man hat glaube ich schon ziemlich das komplette Publikum gesehen. Also sie haben ja immer sehr penetrant gerade auf diese Ecke draufgehalten, wo halt richtig die Riege saß, ja, so Bob Mansfield und Bertrand Zellet ja lustigerweise auch. Und Federighi saß da auch, glaube ich, Ive sowieso. Also die saßen sowieso alle auf einem Fleck, aber Forstall saß da halt nicht. Mhm. Das sah man schon. Ja. Naja, also mich hat es auch ein bisschen gewundert, weil also ich habe Forstall halt im Wesentlichen immer auf der WDC viel erlebt. So, der hat halt auch viel mit den Entwicklern dann interfaced, so auf einer State of the Union-Ebene, also so als nicht irgendwie als richtiger Ingenieur irgendwie, dass er so ein Thema irgendwie, dass er da einen Vortrag gehalten hätte, sondern eben so ein quasi Framework, nicht mal Framework, also Developer Evangelist mäßig, also irgendwie so ein bisschen so, er war im Prinzip so der Vice President mit den meisten Verbindungen zur Developer-Basis. Ja, im Verhältnis, weil er halt daher kam, aber auf der letzten WDC ging es mir schon nicht mehr so, weil hat er im Endeffekt die Keynote da gehalten. Hat er die überhaupt gehalten? Ich glaube schon. Oh, das ist jetzt böse, da müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube, ein paar von diesen Dingern wurde die Keynote schon, ja, die Keynote, von den Entwickler-Keynotes weiß ich gar nicht, ob da der Scott noch irgendwo unterwegs war. Das nächste, was ich ihn gesehen habe, war beim Bierbash besoffen auf der Bühne und die Band ankündigen. Ja, aber das hat er ja immer gemacht auch. So. Besoffen auf der Bühne sein ist zum ersten Mal aufgefallen, dass er besoffen war. Na, also er war immer sehr fröhlich. Ich weiß nicht, ob er immer besoffen war. Und er hat immer seine Lederjacke an. Er hat immer seine Lederjacke an. Ja. Also das ist immer so, das war so die Institution. Da wird ja irgendwie an einem Abend spielt da eine Band in dem Park gegenüber von dem Messe-Dings da, wo eben diese WDC stattfindet. Und das darf dann oder durfte dann immer Scott Forstall in seiner Lederjacke ankündigen. Und ja, das war wohl dann auch das letzte Mal dieses Jahr. Ja, wobei er ja noch ein Jahr da ist. Also er ist ja noch so. Naja, bis so 2013 ist er noch da. Also ein Jahr ist es nicht mehr. Ja, also übergabemäßig passiert da noch was. Ja, also ich finde, dass mit ihm auf alle Fälle einen, jemand verloren geht, der auf der Bühne einen anderen Präsentationsstil hatte wie der Rest. Also dennoch eher so, dem ich jetzt ein neues Produkt hätte ich jetzt Scott Forstall besser zugetraut vorzustellen als allen anderen bisher. So wirklich also, so eins mit so ein bisschen, das ist ein neues Produkt, das brauchst du, das ist toll und also für Hardware-Präsentationen haben sie ja den Phil, der kann das ja ganz gut eigentlich. Aber so Software-Präsentationen hat halt außer Scott niemand so wirklich drauf, wenn man ehrlich ist. Also Craig Federighi, der Verpinscher. Ja, also, Air Force One und so, das hätte man auch nicht bringen können. Also das ist die Art von Humor, die da eigentlich nichts zu suchen hat, finde ich. Also es ist so, da muss man Präsenz zeigen und Power und nicht, nicht der spaßige Onkel von nebenan sein. Das ist zu Microsoft. Ja. Um es mal böse zu formulieren. Naja, aber was hat Scott eigentlich gemacht, wenn er nicht irgendwie da auf der Bühne rumgehüpft ist? Er war Vice President of iOS Software Engineering, glaube ich, oder so. Sprich, hat halt im Prinzip von Anfang an die iOS-Entwicklung geleitet und war da hauptverantwortlich dafür, wie sich dieses Betriebssystem entwickelt. Ja, und ich habe auch zwitschern hören, dass er mehr oder weniger so der Puffer war zwischen Steve und den Entwicklern früher. Also, dass Steve irgendwie einfach zu krass war und er dann so als Puffer zwischen, also die haben Leute reporten an Scott an Steve und dann wieder zurück, was auch vielleicht so ein bisschen so diese unangenehme Art dann vielleicht erklären würde, weil genau bei diesem, wenn was scheiße ist und so weiter, wenn er dann den Puffer macht und von der einen Seite so das noch viel größere Extrem an, wie scheiße das denn alles ist, bekommt uns dann ein bisschen sachlicher weitergeben soll und dann in diese Position reinwächst, dass er komplett allein verantwortlich ist für die Geschichten, dann ist es schon so eine Persönlichkeit, die jetzt, also der Zug ist ja kein besonders positiver per se. Ja? Also der bringt vielleicht Dinge voran, aber es ist jetzt nicht so, damit macht man sie nicht beliebt. Ja, also es wurde ja so ein bisschen berichtet, er hätte einen abrasive Style, ja, und was ja dann so viel heißt wie, er ist ein Arschloch. das kann ich jetzt auf einer persönlichen Ebene nicht beurteilen, aber das hatte ich jetzt auch schon an mehreren Stellen gelesen. Zumindest, dass er halt mit dem Rest nicht so gut konnte. Ja. Also gerade mit Ive ist er wohl öfter mal aneinander geraten. Und auch mit dem restlichen Team ist es wohl irgendwie nicht so, dass sie sich irgendwie alle super grün waren. Ja. Ja, also es ist auf alle Fälle ein großer Einschnitt, dass er da jetzt weg ist. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie die Bereiche so ein bisschen umstrukturiert haben. Sie haben jetzt nicht nur den jetzt praktisch die Position, die er vertreten hat, ersetzt, sondern sie haben aufgeteilt. Ja. Sie haben irgendwie Frederighi hoch befördert auch für iOS und macOS 10, OS 10 heißt es ja inzwischen, Betreuung und Hauptverantwortlichen, also so praktisch Mr. Plattform, so. Und den UI-Aspekt von iOS, den haben sie interessanterweise Johnny Ive zugeschustert. Ja, aber nicht nur iOS, oder? Also OS X ja auch eigentlich. Ja, also. Es gibt so dieses komplette Software-Design-Dings jetzt, das irgendwie jetzt auch noch Johnny Ive macht. So, wo du dir denkst, so, okay, der macht jetzt Hardware-Design und Software-Design. Der ist jetzt irgendwie so Head of Design bei Apple, so. Ja, Human Interface, so. So. Leadership and Direction for Human Interface across the company. Ja. Und dann Eddie Q macht jetzt Services, so insgesamt, für alles und jeden. Ja, genau, also. Und wohl Siri und Maps, was wohl vorher bei Scott war. Ja. Was jetzt irgendwie auch, also in dem Zuge wurde dann auch nochmal gesagt, ja, der ist ja irgendwie an Siri schuld und an Maps. So, und Siri wurde dann auch als komplett Versagen irgendwie so mit Maps zusammengefasst, wo ich mir auch denke, so, hä? Lest ihr euer Zeug von gestern noch? So ja, ungefähr? Ja, ja. Also das habe ich mir da auch gedacht. Also Siri ist Siri wird nicht so doll benutzt und so, ist jetzt vielleicht ein bisschen overhyped gewesen, aber ist jetzt nicht gescheitert. Siri funktioniert. Siri macht das, was es soll. Ja. Ja, so, ob man das jetzt braucht oder nicht, ist wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber da braucht man jetzt nicht. Also war so ein bisschen so, Siri hat nicht den Weltfrieden gebracht und war deswegen irgendwie kein Erfolg. Naja. Auf jeden Fall, es gibt jetzt im Wesentlichen halt so Software-Design, es gibt so, also Design, Services und Technologies so im Wesentlichen, denke ich mal, so als große Säulen, die da jetzt eingezogen werden. Ja, und Betriebssystem. Ich weiß nicht genau. Also das ist so ein bisschen. Wobei das geht so ein bisschen unter, glaube ich. Also das ist halt irgendwie, also das. Also es klingt auch so, als wäre der Federici mehr so ausführende Kraft und also eigentlich das, was eigentlich die Rolle, die Bertrand früher hatte. Ja, aber so weitaus weniger wichtig, glaube ich. Ja. Ja, aber das ist so ein bisschen seltsam, weil eigentlich ist so diese so sicherstellen, dass wir auf der technisch soliden Basis arbeiten. So, das hätte ich jetzt, das wäre jetzt meine Bezeichnung für Bertrand damals gewesen. So, wir gucken mir das an und dann muss man da was gucken und auch so diese, wir machen Snow Leopard, wir machen einfach mal alles nochmal sauberer und so und das fehlt auch in letzter Zeit ziemlich, finde ich. Und ja, aber die Rolle hat dann, glaube ich, Federici wirklich, weil ich zumindest man traut ihm keine führende Rolle zu im Sinne von Entscheidungen in irgendeine Richtung, also von Designentscheidungen. Ja. Und so wie es geschrieben wird, ist ja auch Johnny Ive dann Human Interface. So, das heißt, und das ist ja eigentlich so die Benutzer, die Seite, die Benutzer sehen. Ja, das ist ja nicht wirklich, ob da jetzt Core Storage drunter läuft und wie, ist ja ziemlich schnurz für den Otto Normalo, sondern ob jetzt ein Adressbuch gibt und wie das heißt und wie das verbunden ist mit anderen Diensten. Hm. Also es bleibt zu hoffen, dass intern Federici so ein bisschen mehr Bedeutung hat, als er jetzt noch extern präsentiert wird. Mhm. Sonst bin ich auch ein bisschen besorgt. Aber was wir nicht gesagt haben, Bob Mansfield macht so diesen ganzen Technikmist. Genau, Bob Mansfield ist wieder jetzt fest zurück, also nicht der Mann ohne Titel, wie er noch vor kurzem war. Wahrscheinlich war er auch wirklich deswegen ohne Titel, weil sie Scott noch nicht rausschmeißen wollten. So. Also das war wirklich hatte Bedeutung, dass er da ohne Titel steht. So lächerlich es war, aber ich glaube schon. Das oder ist halt so irgendwie, er hat gesagt so, ja, ich oder Scott. Man weiß es nicht genau. Wir sind jetzt eher so in der Gossip-Kolumne angekommen. Zu der wollte ich vorher auch noch was hinzufügen, aber vielleicht fällt es mir ja später nochmal ein. Auf alle Fälle, Bob Mansfield ist eben die Technologiegruppe, die dann im Endeffekt wohl für diese ganzen technischen Unterbau zuständig ist. Also sowohl Prozessoren als auch Wireless, wie hier hauptsächlich erwähnt wird. Aber also alle Chips, die sie halt so bauen, glaube ich. Genau. Und ich glaube, es kommt ein bisschen daher, weil sie mit Wireless angefangen haben. Ich glaube, die hat die ersten so diese Wi-Fi und Mobildaten-Chipsätze, die sie mit ihren Antennen gemacht haben, da haben sie das erste angefangen zu customizen und danach erst den Prozessor dann wieder. Aber vielleicht ist es auch. Ja, also ich glaube, das steht im Pressrelease so drin, weil als den kennt ihr noch als den Typen, der die Antenne gerettet hat. So. Ihr erinnert euch an diese schreckliche Antenne, die wir da hatten, und der hat das irgendwie alles gefixt. Ich glaube, deswegen ist das da so überbetont. Ja, aber und ich glaube halt schon auch so die technische Seite, also was Johnny Ive irgendwie und sein Team aus irgendwie Aluminium ausfräst, das bestückt dann Mansfield mit Platinen und Chips. So. Sozusagen, ja. Ja, ich glaube schon, dass da so diese Trennung so verläuft. Natürlich jeweils mit Teams im Hintergrund, was man gar nicht die vergessen nicht alles bei dieser alleine. Ganzen Geschichte. Ja, die machen das nicht alles alleine. Naja, es gab dann irgendwie so im Zuge von Scott gegen Johnny so ein bisschen diese Diskussion, Scott hätte irgendwie in der Vergangenheit, also Scott wäre an allem schuld, nämlich vor allem an diesem Skoumorphism. Da gibt es gar kein deutsches Wort dafür, oder? Nee, ich habe das mal nachgeschlagen. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Das ist so ein Designprinzip, das im Prinzip nur bedeutet, dass man irgendwas aus der echten Welt nimmt und das in ein Design quasi verarbeitet, damit das zugänglich wird und damit man irgendwie Metaphern verwenden kann aus der echten Welt. Also zum Beispiel in iOS der Kalender. Ja, da ist ja irgendwie so, dass es halt so sieht aus wie ein richtiger Kalender, so mit Zeug zum Abreißen und auch Papierabrisskante und irgendwie Leder genähten Schnickschnack. Und das ist halt so der Stein des Anstoßes oft gewesen in der Vergangenheit, so dass das irgendwie, dass man sagt, das ist kitschig. In der nahen Vergangenheit so. Ja, ja, klar. Das ist kitschig und das ist hier irgendwie, das ist scheiße und das ist schlechtes Design und das liegt alles an diesem Skeuomorphism und da ist Scott jetzt auch an allem schuld. So. Und Johnny ist ja irgendwie die Lichtgestalt des Bauhaus-Designs. der ja diese ganze tolle Hardware macht, die irgendwie komplett reduziert und dünn und irgendwie eigenschaftslos ist, im Prinzip. Ja, und jetzt kommt der und erlöst uns und macht die Software genauso. Ja, das ist jetzt gerade so der Narrativ, der so ein bisschen gesponnen wird. Das ist so ein bisschen totaler Humbug ist. Ja, ich denke auch, dass man das nicht so, also das ist halt das, was da irgendwie so auch durch die Gossip-Reihe durchgesickert ist an der Stelle, dass sich die deswegen ans Leder geraten. Ans Leder? Mit ja. Und ohne Naht. Ja. Man weiß es nicht so genau. Also ich hab echt keine Vorstellung, wie ein hauptsächlich von Johnny Ive designtes Interface aussehen könnte, außer als vielleicht damals beim Original iPod, so ungefähr. Ja, so da die Größenordnung kann ich mir noch vorstellen. Also wenn man es so reduzieren kann, dann funktioniert der Reduktionismus, den man ihm unterstellt. Bei allen anderen Geschichten funktioniert das alles nicht. Also deswegen, der muss seinen eigenen Stil entwickeln. Vielleicht hat er den auch schon, vielleicht ist er auch intern schon aktiv gewesen, großartig, man weiß es nicht so genau. Also ich habe da ja Gerüchte gehört. Ich habe unter anderem das Gerücht gehört, dass Johnny so einiges an dem Original iOS mitdesignt hat. Unter anderem den Taschenrechner. Was jetzt auch gar nicht so überraschend ist, weil Johnny ist ja ein großer Dieter Rams-Fan und der Taschenrechner ist ja nahezu 1:1 der braune Taschenrechner. Insofern ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen und ist jetzt auch kein, also das ist kein Bauhaus-Design. Das ist schon eher so ein skeuomorphistisches, wenn man das jetzt mal eindeutschen möchte. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, es ist auf der einen Seite falsch zu sagen, alles, was irgendwie Bezug zur Echtwelt hat, ist scheiße und ein schlechtes Design. Mhm. Aktuell also, ist der Taschenrechner... Der sieht jetzt anders aus. Der hatte vorher noch diese runden Knöpfe vom braunen Taschenrechner. Also der sieht einerseits anders aus, andererseits ist dazwischen so eine Mischung aus irgendwie komischem Plastik oder vielleicht Leder auch noch. Man kann auch Leder sehen. Ja? So... Also vielleicht ist er auch nur sauer, dass sein Taschenrechner kaputt gegangen ist. Vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist natürlich auch eine schöne Theorie, dass es am Taschenrechner liegt alles. Genau, was ich noch sagen wollte, also Skeuomorphism, so wie es in der Wikipedia steht zumindest, ist auch ein Begriff, der schon existierte vor dieser ganzen digitalen Ecke. Und dann eher also Nachahmungen von ehemals nötigen Teilen beschreibt. Also zum Beispiel Nieten an Lederjacken, die jetzt nicht mehr Haltewirkung haben, sondern nur noch Optik sind oder eine Radkappe, eine Zierkappe, die auch so aussieht, als hätte da irgendwie, als wäre da was. Also eher so wirklich Erinnerungen an damals funktionables Zeug, wenn man also ich weiß nicht genau, wie der Begriff wird in alle Richtungen verwendet, was er wirklich in der Software da wirklich heißt und wo er da gut verwendet ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Im Moment verwenden ihn halt alle. Ja, also es verwenden ihn halt alle. Viele verwenden ihn als das originäre Böse, das es zu bekämpfen gilt. Ich glaube, Gugliana so einfach, vor allem auch. Ja, ja. Ich glaube, so einfach ist es aber leider nicht. Ja, ich glaube, es hat durchaus seinen Platz. Und ich glaube, in dieser ganzen Diskussion muss man zwei Dinge im Kopf hinterher behalten, nämlich Hardware-Design ist nicht Software-Design, weil Hardware-Design heißt, ich mache ein Gerät und die Hardware tritt in den Hintergrund und stört möglichst nicht. Und Software heißt, ich mache etwas möglichst zugänglich. Also da ist schon, das sind zwei komplett verschiedene Dinge und da muss man auch zwei komplett verschiedene Designansätze fahren. Und das zweite ist, Design is about how things work. Hat mal jemand gesagt. Wir kennen ihn alle noch. Unter dem hätte es das alles nicht gegeben. Ja? Unter dem hätte es das alles nicht gegeben. Ne? Ja, aber wir werden das im Auge behalten und ich glaube, es wird jetzt spannend. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was man jetzt mitnehmen kann aus diesem ganzen Pressegedöns. Es ist jetzt wirklich die erste Post-Steve-Jobs-Entscheidung für Apple an der Stelle. es ist jetzt wirklich mal, also das ist, glaube ich, stellt die Weichen für, wie geht's weiter mit dieser Firma, was passiert als nächstes, wo geht die Reise hin? Ich denke auch, das ist wirklich so ein, also den Schrei, den alle getan haben, als Steve gestorben ist, den können sie mal jetzt tun oder hysterisch durch die Gegend laufen und drauf gucken, was denn jetzt so diese Gang of Four hier so machen wird. Mhm. Ich denke, die Ergebnisse dessen werden wir frühestens in einem halben bis dreiviertel Jahr sehen. Ich glaube nicht, dass wir eher länger. Also vielleicht in iTunes 11 jetzt schon Ansätze davon. Ja? Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es ist zu früh. Also ich denke, auf der Software-Seite werden wir es, wie du sagst, in einem Dreivierteljahr vielleicht sehen. Auf der Hardware-Seite wird es noch länger dauern, im Zweifel. Ja. Hat sich da was verändert. Und also ich selber bange ein bisschen drum, jetzt gar nicht mal so von dem, wie sie aufgestellt sind, sondern eher, weil mir ein Hauptantrieb von Apple so ein bisschen fehlt jetzt. Und der war für meine Begriffe immer, ich habe eine Lösung für irgendwas, was schwierig war, und ich bin Konsument, ich bin derjenige, der diese Produkte benutzt. Mhm. Ja, und ich bin nicht derjenige, der sagt, Apple, only Apple can do that. Ich bin nicht derjenige, der den Kopf schief hält und irgendwie erzählt, wie toll das Aluminium jetzt steif ist. Und ich bin auch nicht derjenige, der einfach nur Produkte präsentiert, weil ich Spaß dran habe. Und ich bin auch nicht der irgendwie das Pinschen nicht gelernt hat. So. Ja, ja. Also der fehlt einfach an der Stelle. Mein Repräsentant auf dieser Bühne fehlt. Genau, also es fehlt der mit dem Problem. Ja, der mit dem Problem. Und der mit dem Problem war halt bis jetzt immer Steve. Mhm. So, der war halt irgendwie der kritischste Kunde von Apple. So. Ja. Und den gibt es halt mittlerweile nicht mehr, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, für mich auch derjenige, der so gedacht hat, okay, das mit der Musik muss doch besser gehen. Wir müssen doch jetzt mal für immer wieder Musik besitzen. Ich weiß das ganz genau, und ich will Musik besitzen. Nicht jetzt irgendwie mieten und der ganze Scheiß, sondern du zahlst jetzt mal. Ich habe hier diesen Rio Schnickschnack-Player gekauft und habe der meinen Mac angeschlossen, und das funktioniert alles nicht und das ist scheiße, und jetzt müssen wir was machen. Genau. Ich will einfach mal Musik kaufen können. Und dann, wenn die Musikindustrie dagegen ist, dann kämpfe ich dafür mal ein, zwei Jahre und kriege da irgendwas gebacken. Und so diese Art von Haltung, die sehe ich im Moment in keinem von denen, die da anwesend sind. Also die führen alle das Vorhandene fort, ja, wahrscheinlich auch toll, aber diese Art von, das hätte ich auch noch eher am ehesten Scott zugetraut, aber auch nicht ganz. Also den Aspekt habe ich in Scott auch noch nicht wirklich gesehen. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht genau, was da die nächsten Produkte sind und wie die dann drauf sind, aber ich hätte halt gern die Person auch dort, die halt gegen ein paar Sturmwellen kämpfen ab und zu, die dann halt auch mal irgendwie Flash killt oder DRM für Scheiße befinde, ganz, ganz öffentlich, oder die Blu-ray absägt, ja, die sagt, wir machen Blu-ray nicht. Also das war für mich alles nicht, es waren für mich alles Entscheidungen, die ganz nah an Steve dran waren. Ja? Das stimmt. Also die Leute, die da jetzt im Moment sitzen, die würden eigentlich einen Blu-ray-Drive einbauen in so ein Gerät. Sie haben zwar gesagt, sie machen es nicht, aber wenn jetzt diese Entscheidung neu wäre, die würden das tun. Ja. Und nee, das ist so, das fehlt mir. Und so eine treibende Kraft braucht es dann noch irgendwie, und die muss da irgendwie entstehen. Ja, ja, aber wir werden das mal beachten. Was ich an der Stelle noch anmerken wollte, was uns beiden, glaube ich, unabhängig voneinander jetzt auch wieder aufgefallen ist, durch diese Umorganisation ist, dass in dem Boards of Director, also Boards of Director schon, aber dass so in dieser ganzen Führungsriege bei Apple keine einzige Frau war und nach wie vor auch keine ist. So. Ja. Und das ist also ich meine, grundsätzlich ist es in der Branche schon ziemlich düster, was das angeht, und bei Apple ist es traditionell noch viel düsterer. Ja, tendenziell ja. Also auch auf der WDC, was man so sieht, wie es in der Entwicklerkreisen ist, ist auch relativ dünn. Also da fahren wir jetzt auch so 2, 3, 4 Kandidaten ein, wirklich, die da auch präsentieren. Also Kandidatinnen an der Stelle bei den Engineers. Ja. Also wenn du jetzt von Engineer-Seite hochperlen würdest, was ja irgendwie so, was ich ja im Endeffekt Scott und Federici und so eigentlich, ja, das ist die Karriere, die gemacht haben. Ja. So, glaube ich, von Next halt noch, und das dauert halt lange. Aber es ist echt, also eigentlich, also ich finde es schade. Ich glaube, es ist auch Teil, also das ist sehr, das ist Teil der Unternehmenskultur, dass Frauen da nicht hoch befördert werden. Noch viel stärker bei Apple als bei dem durchschnittlichen Silicon Valley Unternehmen, glaube ich. Das ist echt bedauernswert. Also es gäbe diese Frauen ja durchaus, die den gleichen Weg gegangen sind wie zum Beispiel Forstall. Oder Sally zum Beispiel. Also ich denke jetzt an Susan Kerr zum Beispiel. die irgendwie die original Macintosh-Icons gemacht hat, dann eben mit zunächst gegangen ist mit Steve, aber da halt irgendwie dann nicht mehr mit zurück zu Apple gekommen ist, sondern irgendwie dann ein bisschen Microsoft-Icons designt hat, dass das Microsoft Windows Solitaire dann irgendwie gemacht hat, glaube ich noch, und dann irgendwie Open-Source-Icons designt. Und sich dann irgendwie jetzt selbstständig gemacht hat. Ja, aber es ist schon ein ziemlicher Boys Club an der Geschichte auch. Total. Und das, so von, auch die Evangelists waren immer Typen, so, mit denen ich zu tun hatte. Ja. So, da könnte man auch schon mal, ich hatte mit App Store Connections und so hatte ich ein bisschen mit Frauen zu tun dann auch, aber so an sich, also es ist, da gibt's eine ganz klassische Haltung. Ich meine, das ist natürlich auch, vielleicht ist es auch ein bisschen Geschichte geschuldet, aber es ist eigentlich schon, die Zeit ist rum. Ja, es ist definitiv halt irgendwie so eine überholte Betriebskultur, die da irgendwie, die das verursacht. Also ich glaube, das wäre so eins der Dinge, die besser werden sollten bei Apple und die auch, glaube ich, eine große Auswirkung hätten, die es auch Apple einfacher machen würde. Aber ja, da momentan nicht und es ist da jetzt irgendwie auch akut keine Besserung in Sicht. Mal sehen. Ja, und bei anderen Firmen im Silicon Valley sieht es schon anders aus. Ja, die sind schon weiter. Ja. Apropos schon weiter. Schon weiter. Ich dachte mir auch gerade, ich fange jetzt mit dieser Überleitung ein, aber ich weiß nicht, wo die hinführt. Ja, weiter oben. Weiter oben sind die Preise jetzt, meinst du? Genau. Ja, genau. Und zwar über Nacht? Ja, das war ja total absurd. Ich habe irgendwie, das war letzte Woche, habe ich irgendwie am Tag vorher gelesen, oh, übrigens, iTunes Connect ist jetzt dann morgen down. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, was ist jetzt irgendwie seltsam. Normalerweise ist das immer nur übers Wochenende oder also über Feiertage in Amerika oder halt über Weihnachten, so dass der iTunes Connect wirklich down ist. Aber okay, ja, wir werden schon wissen, warum. Und dann war irgendwie plötzlich Game Center noch down und iMessage ging auch noch kaputt, der App Store war sowieso im Arsch, so, und dann saß man da und irgendwie diese ganze Infrastruktur hat nicht mehr funktioniert und dann stellte sich raus, ja, das liegt alles daran, dass sie jetzt irgendwie an den Währungsumrechnungspreisen drehen. So, weil es ist ja so, dass Apple eben diese vorgegebenen Preiskategorien hat im App Store, also die nennen sich dann Tiers. Ja, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und das ist halt in Amerika 99 Cent, 1,99, 2,99. Also T-I-I-R geschrieben. Genau. Für alle, die jetzt irgendwelche kleinen Preistierchen durch die Gegend hüpfen sehen. Nein, das sind nicht die kleinen Mediamarkt-Preistierchen. Was heißt denn Tier auf Deutsch? Rang? Ebene? Ebene, irgendwie so. Dingens. Ja. Gedönse. Genau. Und diese Tiers, die haben halt eine Entsprechung in verschiedenen Währungen und die hat Apple jetzt angepasst. So. Auch ohne uns irgendwie, ohne irgendjemand vorher was davon zu sagen, sondern halt einfach mal so. Ja, und plötzlich kostet unsere Software dann halt nicht mehr Betrag X, sondern Betrag Y in Euro. Der Dollarpreis bleibt aber gleich. Hat jetzt irgendwie so viele so ein bisschen von hinten links erwischt, weil erstens natürlich plötzlich Leute an dieser Umstellung das kaufen wollten und dann kamen da so seltsame Fehlermeldungen wie, können Sie jetzt nicht kaufen, der Preis hat sich verändert und so. Wo halt irgendwie auch dieser App Store komplett wieder versagt, wenn mal irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert, irgendwie sinnvolle Fehlermeldungen auszugeben. Das ist ja, das zieht sich ja auch durch. Sie haben überhaupt gar nicht vorgesehen, dass es mal Eddie, dass es mal nicht funktioniert, ja. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann verhält sich halt komplett erratisch. Naja, und als es dann vorbei war, musste man sich halt so ein bisschen rechtfertigen, warum man jetzt plötzlich teurer ist als vorher. Und konnte nur sagen, ja, so, wir haben ja nichts gemacht, das war Apple und wir können jetzt auch nichts machen. Das ist jetzt so. Ja, das ist schon eine Arschlochnummer an der Stelle. Also, ja, kannst nicht anders sagen. Wenn ich jetzt, also wir haben jetzt gerade keine Anzeigen laufen oder so, wo Preise mit drin werden, könnte sein, dass wir eine Printanzeige mit dem alten Preis hatten, jetzt irgendwo. Aber ich meine, selbst, wir haben da auf der Webseite zum Beispiel bei Carcassonne, haben wir halt so eine Grafik mit Betrag X, ja, und da Das war jetzt in der Nacht- und Nebelaktion halt irgendwie so, als wir es dann selber gemerkt haben, dass es jetzt nicht mehr Betrag X kostet, irgendwie mit Photoshop dann rangehen und die Webseite wieder verändern. Ja. Ja, seltsam. Seltsam, seltsam. Das ist schon so, das hätten sie aber ein bisschen ankündigen können. Also, ja. Also, wenn man mit ein, zwei Wochen Vorlauf hätte vollkommen gereicht, hätte keiner geschrien, hätte man was machen können. Dass sie das ab und zu mal machen, ist auch nicht wirklich schlimm, so. Nee. Aber dass sie halt einfach so die Arschlochkeule rausziehen und sagen, okay, das ist jetzt anders. Du hast neue Länder, gibt's mehr, kannst mehr verkaufen. Sei genau, still. Das war ja auch geil. Also, da kam halt dann diese Mail so, übrigens, wir haben jetzt irgendwie mehrere Länder hinzugefügt. So, da haben sie ja, diese Mail haben sie ja noch nicht mal geschrieben, dass sie die Preise angepasst haben. Ja. So, also, ich verstehe auch, also, was bringt ihnen das dann halt so, das komplett und nicht zu erwähnen, dass sie das machen oder gemacht haben? Ja? Ich glaube, da blutet halt immer noch so dieser Amerikanismus durch, was so in den anderen Ländern passiert, ist nicht so wichtig. Also so. Das ist wirklich so. Ja, aber die Zeiten sind halt nun endgültig vorbei für Apple. Ja, aber wahrscheinlich nicht für die Leute, die da die PR machen. Ich weiß es nicht. Ich finde es echt mistig. Und das sind so die Momente, wo ich mir dann denke, so, ja, das kaufe ich auch alles mit, das unterstütze ich alles mit und da kann ich, bis auf mich hier auskotzen, ja nichts tun. Also es ist wirklich so, und das werden ja immer mehr Dinge, bei denen man nicht so viele Sachen tun kann. Ja. Ja, es gibt aber halt leider auch keine Alternativen. Das ist so das Problem. Ja. Ich habe, der Bobo hat geschrieben, für Leute, die jetzt iOS programmieren, sollen sie doch mal angucken, hier wäre die Windows 8 Entwickler-Kit, wie man das auf seinem Mac kriegt. So, genau. Fand ich ganz nett. Ja, ja. Ich habe es auch fast gemacht, aus Langeweile gestern. Aber. Ja, du hast ja auch diese Woche, da können wir vielleicht an der Stelle mal vorziehen, du hast ja so einen Blog, das hatten wir auch schon erwähnt und befüllst es gerade jetzt in der letzten Woche fleißig mit interessanten Posts, unter anderem auch mit dem Apple hat jetzt keinen internen Kunden mehr Ding oder auch mit einem Rant über Game Center, warum Game Center so scheiße ist. Mhm. Und im Zuge dessen, der hat ja so ein bisschen die Runde gemacht und war irgendwie auf Hacker News und war auf Tech Meme auch, ich weiß gar nicht. Also er hat ein bisschen, ich glaube schon, ging so ein bisschen rum. Mhm. Und im Zuge dessen hat uns das Research in Motion angeschrieben, ob wir nicht Liebe für BlackBerry. Naja, ich fand die Mail ja nett und lustig, aber nein, das ist jetzt keine Alternative. Also unser Punkt ist, die Alternative hat damit zu tun, wie das Gerät für den Endverbraucher ist, eigentlich. So, alles drumherum muss auch irgendwie passen und die Technologie, die wir benutzen wollen, muss auch Spaß machen. Keine Frage, das sind Monos, aber also zumindest mein Fokus liegt darauf, wie viel Spaß macht ein Endverbraucher das Gerät. Und solange dann nicht irgendwie Android noch irgendwie 10 Lagen drauflegt, nee. Hm. Ja, also das ist so, ich werde nur für Geräte entwickeln, die ich auch selber gerne benutze. Alles andere ist einfach bei dem Anspruch, den wir da haben und so wie wir Software machen wollen, einfach komplett kontraproduktiv. Weil wenn ich Software mache, die ich nicht benutze, dann wird die scheiße werden. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Die Erkenntnis ist halt im Prinzip nur so, es gibt mittlerweile einfach so viel Middleware von Apple, die man nicht benutzen will, wenn man eine User Experience haben möchte, die eine ist, die man möchte. So. Und die Menge wächst, also das ist tendenziell Game Center an der Stelle, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, wir haben das gut genug hinbekommen, dass es viel Spaß macht mit unserem Spiel, aber es ist wirklich mit etlichen Stöcken zwischen die Beine, dass wir es überhaupt so hinbekommen haben und wir würden es gerne lieber eigentlich noch besser machen, können wir aber gerade nicht. Das ist Core Data in vielen Aspekten, vor allem auch mit iCloud in Verbindung, die ganze iCloud-Sync-Geschichte ist, also die ganze Sync-Geschichte, die Sync-Lösungen, die Apple angeboten hat, sind von vorn bis hinten scheiße gewesen. Es war bei MobileMe früher, haben sie ein Framework angebunden, wo man was machen kann, das, was sie einfach gekickt haben. Ja, das war bei mir SDK, dass man irgendwie so zeitweise mal runterladen konnte, großartig. Alle Entwickler, mit denen ich gesprochen habe, über die jetzige iCloud-Situation, die Hölle, weil wenn was schief läuft, läuft es schief und sie können nichts tun, sie sind komplett ausgeliefert, sie können nicht mal irgendwie, also nicht mal die App löschen, hilft dann teilweise, wenn dann irgendwas passiert, man kann es nicht gescheit testen. Und da gibt es einiges, ja. Es gibt wirklich inzwischen so Technologien von Apple, Finger weg davon, ja. Und das ist halt schlimm. Ja. Überhaupt, also in letzter Zeit, also gerade die letzte Woche, ist es so ein bisschen große Ernüchterung in Sachen Apple Services. ADQ hat sich wohl irgendwie zu oft besoffen in freudiger Feier seines neuen Postens, weil das ist irgendwie gestern schon wieder iMessage ausgefallen, nachdem es irgendwie am letzte Woche schon mal ausgefallen war. Mhm. Und lustigerweise, also lustig ist was anderes, aber lustigerweise, wenn iMessage ausfällt, fällt Game Center auch gleich immer mit aus. Ja, also irgendwas, da fällt so irgendwie Apple ID aus, so gefühlt. Und da ist natürlich dann, ist man, hängt man da als Spielentwickler natürlich auch gleich wieder mit dran, ja, wenn man irgendwie Games da verwendet, so hier so, das Spiel geht nicht mehr. Ja. Und du sitzt dann da und so, kannst dann nicht mal deinen Server neu starten, weil das ist ja nicht dein Server. Ja, also, ja, ja, kannst du wenig tun an der Stelle. Und es ist so essentielle Infrastruktur und vor der habe ich eigentlich ziemlich Angst, weil es so, also einerseits technisch schlecht lösen wie in Game Center, also auch das, was so darunter liegend übers Netzwerk geht, ist auch hanebüchend viel Traffic für dieselbe, für so minimalen Zeug, also dass da diese, dass die Highscore-Listen und so weiter nicht auftauchen. Das liegt am Design der API und der Schnittstelle, die übers Netz geht. Das kann nur langsam sein unter Last. Also klar können sie da immer mehr Zeug draufhauen, aber das hätte man auch so designen können, dass es funktioniert. Ja, ich habe also das Gefühl, sie haben mittlerweile niemanden mehr, der sich so wirklich mit Netzwerk auskennt. Also oder der zumindest Wert drauf legt, dass jemand da das macht, der sich da auskennt. Ja. So, es gefühlt war Bertrand immer jemand, der so ein bisschen das im Auge hatte mit, ja, dass man irgendwie jemanden braucht, der Netzwerk möglichst effektiv und effizient macht. Ja. Aber mittlerweile fühlt sich das so ein bisschen an wie, ja, das wird schon irgendwie gehen und wir haben ja alle dick Internet. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt und das machen die Apple-Dinger selber. Das finde ich eigentlich auch schlimm. Also eben, dass die Apple-Technologien selber davon ausgehen, sie haben dick Internet und wenn du kein Internet hast, dann scheiß halt drauf. Also auch bei dem Game Center Sachen, die ich frage, okay, wenn ich jetzt in der U-Bahn fahre und dann mal kurz kein Internet habe, dann sagst du mir, ja, dann kannst du den Zug halt nicht rausschicken. Also wie ich nur drüber gesprochen habe, ob wir jetzt so eine Zwischenschicht einziehen, also dass ich erwarte, dass ich mein Spiel spielen kann, wenn ich kein Netz habe und mein Gerät automatisch wieder was rausschickt, wenn es wieder Netz hat und ich davon nichts mitbekomme, haben sie mich mit ganz großen Augen angeguckt, warum ich denn das überhaupt wollen könnte, so ungefähr. Ja? Und das sind halt so total, das ist nicht, wie man mit Netzwerk umgeht. Und, und das waren wirklich schon die Leute beim Game Center, die mit Netzwerk zu tun hatten an der Stelle. Also die haben wirklich eigentlich die Probleme alle vor der Nase. Da war ich dann nicht so begeistert. Und du sagst so schön, es gab damals, also warum uns Bertrand so im Kopf ist an der Stelle. Also einerseits hat er jetzt eine Cloud-Firma gemacht. Man so, das könnte man auch vermuten, dass er was davon weiß, wenn dann nochmal eine Firma, die nächste Firma eine Netzwerkfirma ist, die er gemacht hat. Aber so das, was wir als Entwickler mitbekommen haben, war mehr oder weniger, dass in diesen Entwicklerkonferenzansprachen er halt auf dieses Thema Netzwerk eingegangen ist und erklärt hat den Entwicklern, also uns jetzt, also den externen Entwicklern, wie man es denn machen sollte und was man nicht machen sollte und wieso. Und es gibt ja komplett einen riesen Bereich an Netzwerkcode in dieser in iOS und in OS X. Und der wird komplett stiefmütterlich beworben in diesen ganzen, also auf der WWDC, wenn man die anguckt, die letzten 2-3 Jahre, stimmt. Das ist komplett weg. Und das, was iCloud macht, ist ja alles irgendwie under the hood, andere API. Ja, das ist so diese Basis, wie gehe ich mit Netzwerk sinnvoll um, Grundausbildung, die eine 0815-Programmierer einfach nicht hat. Weil es ist kompliziert, scheiße anstrengend und schwierig. Und klar haben wir an der Uni mal gehört, wie das so funktioniert, aber warum was jetzt gut ist, auch ganz, also wenn das nicht dein Spezialgebiet ist, dann hast du das nicht. Diese Info braucht, ja. Und schlimm. Ja, und wirklich, da geht's bergab. Ja, dieser Unsinn muss ein anderer werden. Wir halten das an dieser Stelle fest und schimpfen weiter. Ja. Ja. Das überlege ich gerade so. Wir haben jetzt irgendwie Square Enix, könnten wir noch kurz erwähnen. Preise, stimmt. Ja, ja. Also wir haben irgendwie gerade über die Preise gesprochen. Da ist das ja eine ganz nette Randnotiz. Square Enix, leuchtendes Beispiel der hohen Preise. Ja. Im App Store? Im App Store. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, die so einen Haufen Geld für ihren Scheiß haben wollen. aber so aus meiner Perspektive ja doch aus. Also, $17 ist jetzt schon, das ist eine Ansage, aber das ist jetzt zumindest mal eine Ansage gegen diesen ganzen Verramschungspreis-Wahnsinn. Ja, und vor allem von Square Enix halt eigentlich so, wir verkaufen auf anderen Plattformen und da sogar für noch mehr Geld ist es eh schon günstiger an der Stelle und die Versionen sind besser teilweise. Ja. also was, das ist unser Standpunkt gewesen, so. Das haben sie auch lange gesagt. Ja, und also wenn man sich so anguckt, was die Sachen von Square Enix kosten, die sind halt irgendwie alle im hohen zweistelligen Bereich im Wesentlichen. Und man hört aber jetzt so Stimmen von ihnen, also unter anderem gibt es einen Artikel auf der Unofficial Apple Weblog, wo Square so ein bisschen zitiert wird als, ach ja, vielleicht sollten wir in Zukunft ja irgendwie doch mal auch so diese billigeren Sachen machen. Und also wie es klingt, auch irgendwie so ein bisschen ohne Not. Ja? So, also es liest sich so, als würden sie durchaus mit den hohen Preisen auch sinnvoll Umsatz fahren. Aber irgendwie so, sie wollen halt auch auf diesen, wir verkaufen viele Kopien, aber für wenig Geld Zug mit aufspringen. Ja, aber ich glaube, sie haben halt so das, auch in ähnlicher Größenordnung, so, man spürt halt so ein bisschen so diesen Druck, Mann, ist es teuer, ja. Spüren wir mit Carcassonne ja auch immer wieder, um dass jemand sagt, Mann, ist es teuer. Und das sagen halt Kunden, auch wenn man Zeug, wenn man sich gut verkauft. Und ich glaube so, das ist schon so ein bisschen, man will das jetzt nicht haben. Also ich glaube, recht viel mehr Substanz hat es nicht. Ich glaube nicht, dass Square Enix, also gerade mit den Produkten, die sie so verkaufen, jetzt mehr Umsatz macht, wenn sie die Preise reduzieren. Ich glaube nicht. Square Enix ist so ein Spieler, so eine Spielermarke wirklich. Leute, die ein Square Enix-Produkt haben wollen, die kaufen das auch für die Größenordnung oder sie kaufen es halt nicht. Und die anderen sind eh überfordert. Stell dir mal vor, Final Fantasy Tactics für $2. Guck dir mal den App Store an. Der Support. Die Hölle. Also, also allein, weil dann kommen auf einmal ganz andere Leute daran. Da kommen Leute daran, die, da geht dieser Touch nicht. Ja? Square Enix tut sich da keinen Gefallen damit, wenn sie es machen. Es ist halt ein Hardcore-Gamer-Spiel im Prinzip, ja. Und nun ja. Aber vielleicht machen sie, vielleicht brechen sie ja auch ein. Ich habe keine Ahnung. Man darf gespannt sein. Genau. Ist auf alle Fälle eine Meldung wert. Ich habe mir gedacht, ich mache an der Stelle, wenn wir Marcel schon nicht da haben, eine schlechte Marcel-Kopie sozusagen und schiebe ein kleines Politikthema ein hier, das ja durchaus auch Netzbezug hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der letzten Woche ist das auf Twitter so ein bisschen immer mehr geworden. Es geht um das Refugee Camp in Berlin. Ich habe das Hashtag gesehen. Ich habe mit dem ganzen Kram, der sonst so abgegangen ist hier, habe ich mich nicht damit beschäftigt, da nachzulesen. Gib mir doch mal so das Refugee Camp. Was ist es denn? Ja, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So Anfang des Jahres gab es ja den, also so einen Streik von Asylsuchenden in Würzburg, war es, glaube ich. Ja, Würzburg. Wo dann auch Hunger gestreikt wurde, sehr lange. Und sie waren öfter mal in der Presse mit relativ krassen Aktionen, so irgendwie ein paar haben sich die Münder zugenäht sogar, was eine große Pressereaktion dann auch erzeugt hat. Und waren eben über Monate in Würzburg auf dem Marktplatz am Campen, ja, hatten da Zelte stehen und hatten so eine kleine Zeltstadt quasi, waren da auch geduldet. Der Hungerstreik ist so mehr oder weniger, hat sich aufgelöst von diesem Würzburger Camp, sind aber jetzt im Juni, Juli, glaube ich, es ist eine Gruppe von diesen Hungerstreikenden und Asylsuchenden nach Berlin zu Fuß marschiert. Hat da einen Marschprotest quasi gemacht. Und die sind jetzt vor einem Monat, glaube ich, angekommen in Berlin. Und seit letzter Woche gibt es eben nicht nur eine Zeltstadt quasi am Oranienplatz, ist es, glaube ich, sondern es gibt jetzt auch noch eine Mahnwache, ist es offiziell, ist als Mahnwache angemeldet, am Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor. So, und das ist eben jetzt gerade so das war die Ausgangssituation, soweit ich das jetzt irgendwie beschrieben bekomme. Und das wird eben demonstriert am Pariser Platz, im Wesentlichen gegen die Residenzpflicht und gegen das Arbeitsverbot für Flüchtlinge bei uns. Residenzpflicht bedeutet, dass in manchen Bundesländern Asylsuchende noch nicht mal den Landkreis verlassen dürfen. Also okay. In Bayern ist es zum Beispiel so, dass die wirklich auf den Landkreis beschränkt werden. So, und dann kann es ja halt echt passieren, dass wenn du mit deiner Familie zusammenkommst, irgendwie ein Teil der Familie nach Rosenheim kommt und der andere nach München und du darfst den Landkreis nicht verlassen. So. Okay. Also das ist halt schon, das sind halt echt unmenschliche Bedingungen. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass es auch, wenn du alleine bist, unmenschlich ist, irgendwie zu sagen, so, du darfst hier nicht aus Ebersberg raus. Mhm. Ja, so, also, ja. Aber das ist Stand der Dinge. In manchen Bundesländern ist die Residenzpflicht aufs Bundesland ausgeweitet. Aber auch das, warum eigentlich? Ja. Ja. Dagegen wird demonstriert und das wurde jetzt irgendwie. Das kam so ein bisschen mit Twitter, bekam das mehr Aufmerksamkeit. Was machst du mir gerade für Symbole? Achso, ich mache Geräusche. Ja, das hört man gar nicht. Ich schon, aber... Ja, aber du hörst die halt über... Egal. Naja, das bekam mit Twitter so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Da sind auch einige Piraten so sehr engagiert, da zu mobilisieren. Und deswegen hat das auf Twitter auch so einen gewissen... eine gewisse Größe erreicht. Mittlerweile berichten auch die traditionellen Medien. Und ich wollte im Prinzip auch nur mal Aufmerksamkeit drauf lenken. Im Moment ist diese Veranstaltung, ist diese Mahnwache noch da. Es wird im Prinzip jede Nacht brenzliger, dass da geräumt wird. Und die Polizei scheint immer krasser zu werden. Also das ist auch so eins der Dinge, wo man sich dann wirklich an den Kopf fasst, weil also es ist halt ja schon ziemlich kalt, wie es halt überall in Deutschland gerade ziemlich kalt ist. Und die Auflagen sagen aber, es dürfen keine Camping-ähnlichen Zustände entstehen. Mhm. Und das interpretiert die Polizei jetzt teilweise so, dass die denen die Decken und die Schlafanzüge wegnehmen bei Minusgraden, weil das ist ja Camping. Und sie dürfen sich nicht auf Pappe setzen, weil das ist ja Camping. Mhm. Und sie dürfen sich nicht in Rollstühle reinsetzen, weil das ist ja auch Camping. So, und dann stehen die da mit den Jacken und frieren und da fragt man sich echt, muss das so sein hierzulande? Wollen wir das? Und guckt euch das mal an. Ich verlinke da was und wenn ihr in Berlin seid, könnt ihr auch mal vorbeigucken. Es freuen sich, glaube ich, dann immer alle über Hilfe, gerade in der Nacht und am Morgen. Ist es im Zweifel immer so, dass Hilfe gesucht wird und mal vorbeigucken und schauen, was man so machen kann. Schadet im Zweifel nicht. Okay. Jo. Und dann, krasser Übergang, stellen wir noch Software vor. Was? Stellen wir noch Software vor. Ja, wir haben nämlich noch zwei Sachen, mit denen ihr euch dann irgendwie noch Zeit vertreiben könnt. Vielleicht fangen wir mit der Google-Suche an. Weil also da, Mit der Google-Suche, musst du mal. Hat dir ja nicht so gefallen. Ja, beschreib doch erstmal, warum das toll ist. Warum es toll ist, weil es hat Spracherkennung. So. Und es hat Spracherkennung, die ein bisschen schneller funktioniert als Siri und die vor allem ein bisschen interaktiver funktioniert als Siri. Das heißt, wenn ich da was reinspreche, um meine Suchanfrage zu stellen, dann sehe ich halt gleich, was so erkannt wird und das steht dann gleich da. Also sie haben wohl den Algorithmus, also eine Mischung gemacht aus ihren serverseitigen Algorithmen, die sie so haben, plus auch dem, was sie in Android jetzt ja auch schon direkt auf dem Gerät erkennen. Und das klappt für meine Begriffe erstaunlich gut. Ist auch lokalisiert, also kann man auch als Deutscher runterladen und dann Deutsch reinsprechen. Man muss da nicht Englisch reinsprechen. Es nimmt sich schaderweise die Systemsprache als einzige Option, wie man das umstellen kann. Also man würde gerne mal was Englisch oder mal was Deutsch sprechen. Also für mich ist es zumindest so. Ja. Das geht nicht, aber ansonsten hat man da ein sehr schönes Sprachfrontend für die Google-Suche. Also die App selber ist halt eigentlich nur ein Frontend zur Google-Suche. Man kann auch einfach dann Zeug eintippen und ein bisschen so die Vorzüge von so einer von seiner extra App benutzen. Aber eben das Interessantere, finde ich, ist die Spracherkennung, die für mich sehr gut funktioniert. Bei dir scheint sie ein bisschen zu hakeln. Auf Deutsch umstellen. Du hast da keine Probleme. Also ich habe auf Englisch schon ein bisschen rumprobiert und muss sagen, so ich war jetzt nicht begeistert. Also ich habe irgendwie so... Scott Forstall. Darum. Ja. Tüllü. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll, wenn ich sehe, was jetzt gegoogelt wird. Aber wir können jetzt so hoffen, dass Scott Forstall tatsächlich auch gegoogelt wird. Ja, in dem Fall war es jetzt Scott Forstall. Vorher hat Forstall funktioniert. Siehst du mal. Aber auch Scott Forstall ist interessant, weil ich wusste nicht, wie der heißt. Jetzt weiß ich, wie der heißt. Ist auch nett. Der hat bei Greek mitgespielt. Was hat er? Bei Greek mitgespielt, dieser komischen Studentenverbindungsserie, die ich recht lustig fand. Okay, hatte ich mal erwähnt. So, ich habe jetzt mal mein Telefon auf Deutsch umgestellt. Ich habe auch schon Schmerzen. Aber was tut man nicht alles für diesen Podcast? Wie schmeckt Blumenkohl? Also das klappt dann tatsächlich. Und die Antwort ist, Blumenkohl schmeckt bitter. Ja, ernsthaft? Ja, ja. Also das ist halt so der erste Google-Hit bei chefkoch.de. Okay. Das ist an der Stelle so ein bisschen, also es ist nicht wie bei Siri oder bei Android, dass es diese Karten gibt mit den speziellen Suchergebnissen, so ein bisschen was in die Richtung gibt. Also wenn du wirklich eben nach Menschen suchst, dann kriegst du so eine Menschenübersichtsseite, wo dann auch steht, so ein bisschen customized ist, was dafür ist. Aber wenn du ganz allgemein suchst, dann hast du halt einfach nur eine Google-Suche dahinter. Ja, man muss halt irgendwie Who is davor sagen, wenn du wirklich ein bisschen diese Personenansicht haben willst, oder wahrscheinlich irgendwie Rechnungen kannst du auch machen. Ja, finde ich auf alle Fälle erwähnenswert, ist neu. Es ist gerade erst rausgekommen zum Download, ist umsonst. Und ich denke, für alle, die irgendwie Spracheingabe nutzen, eine Bereicherung auf alle Fälle. Hm. Ja, also ich bin jetzt nicht begeistert irgendwie. Also ich finde auch, also ich ärgere mich auch immer, wenn Siri dann in diesen ich suche das jetzt auf Google-Modus übergeht und nicht wirklich das tun kann, irgendwas wirklich tun kann. Genauso sinnlos ist es dann irgendwie auch hier mit Google. Ja, aber so nicht so ganz. Also gerade bei Leuten hast du halt schnell so die 7 Degrees of Kevin Bacon mit den, okay, die Leute, die diese Person gesucht haben, haben auch die andere Person gesucht, oben mit Bilder auch, da kannst du auch Schauspieler durchgehen, das ist gar nicht schlecht. Also sie haben in verschiedenen Aspekten, haben sie da schon Zusatzinformationen richtig eingebaut. Ich denke, sie haben auch irgend so ein Patentproblem mit Siri an der Backe, weshalb es wieder ein bisschen weniger geworden ist, also vielleicht bei Android auch, weiß ich nicht. Also es hieß ja, wie hieß es, Google Now? Nee, Google Live? Google Now hieß es, ja. Also das ist es ja im Endeffekt, was da ja so auch mitspielt. Nur auf den Android-Devices haben sie halt noch mehr Informationen über dich als hier. Ja. Nun ja, wer es braucht, wen es schemacht und so weiter. Und an der Stelle müssen wir dann auch noch kurz erwähnen, den Blockbuster-Titel dieser Woche im Prinzip. Es geht um Letterpress. Letterpress. Letterpress. Letterpress. Genau, es hört sich so ein bisschen an wie eine Wurstspezialität. Ich hätte eher gedacht, der Martin hat wieder ein neues Blog aufgesetzt. Nee, das in der Tat habe ich noch mein altes Blog. Letterpress ist ein Spiel von dem Herrn, der auch Tweety und damit auch den offiziellen Twitter-Client über lange Zeit ursprünglich geschrieben hat. Nämlich Firma. Lauren Brichter. Brichter. Brichter? Nicht Brichter. Brichter geschrieben. Okay. Brichter, stimmt. Ich dachte Bircher. Aber egal. Das ist ein Müsli. Ja, das ist ein Müsli. Das kommt von Bird wahrscheinlich. Das habe ich so im Kopf mit ihm. Also, Lauren Brichter. Dessen Firma 8-Bits hat ein neues Spiel veröffentlicht, das da heißt The Letterpress. Mhm. Und dieses Letterpress-Spiel funktioniert über die Game Center Turn-Based API, wie zum Beispiel auch Lost Cities. Mhm. Unterscheidet sich aber von Lost Cities dadurch, dass es ein Buchstaben-Kombinations-Ding ist, sozusagen. Es ist so ein bisschen wie Scrabble. Nur, dass du keine Buchstaben auf dem Feld setzt, sondern sozusagen die schon da sind und du auf diesem Feld Wörter bildest und dann mit diesem Wörterbilden für dich dann quasi claimst. Ja, genau. Also da ist es so ein bisschen wie Reversi. Jeden Buchstaben, den man so gegenseitig spielt, klaut man sich voneinander. Und je nachdem, wie man diese Buchstaben so der Reihe nach spielt, kann man auch die Buchstaben sichern. Also halt bis die außenrum wieder weg sind. Also gesicherter Buchstabe heißt, alle Buchstaben außenrum gehören mir und der Buchstabe gehört mir. Dann ist der Buchstabe dunkel und ist jetzt erstmal für eine Runde sicher. Man kann die immer noch verwenden, aber es ist dann sicher. Ist ein sehr, sehr feines, kurzliebiges Spiel, finde ich. Ja. Ist sehr, sehr minimalistisch. Also wirklich, man kommt so in die Spielerliste rein. und kann da Plus drücken und dann spielt man ein Spiel. Und das war es auch schon. Mehr ist die App irgendwie nicht. Es hat noch interessanterweise dafür dann wieder Themes sogar, was ich so ein bisschen. Wobei das ist halt so ein, dass man halt noch was dafür bekommt, wenn man es kauft. Dann kann man die Themes umstellen. Kann man dann erst umstellen? Ja, ja. Okay. Also an sich ist es ja umsonst und du kannst für 99 Cent kannst du es kaufen. Da bekommst du dann Features wie ich kann mit anderen Farben spielen, das sind die sogenannten Themes. Du kannst mehr als zwei Spiele gleichzeitig gegen jemanden anfangen. Ja, also du kannst in der freien Version gegen beliebig viele Leute spielen auch, aber du kannst nur zwei anfangen und in der Bezahlversion kannst du quasi beliebig viele auch anfangen. Was ich ein sehr feines Geschäftsmodell für nur für so ein reines Netzwerkspiel finde, für so ein kleines Ding. Mhm. Ja. Also wenn es kein lokales Spiel gibt, finde ich das durchaus schick, Idee. Weil du kannst eingeladen werden und wenn viel gespielt wird, dann halt kaufen. Hm. Ich bin gespannt, wie viel Kohle er damit dann machen wird, weil es halt nur $1 ist dann auch wieder und es doch nicht so universell ist. Ja, aber es lässt sich so oder so nicht übertragen, weil es ist halt Lauren. Ja. Und ich meine, also wenn man ehrlich ist, wäre das jetzt nicht Lauren, dann wäre das auch kein Erfolg. Das denke ich mir halt auch, weil es gibt halt diese anderen Spiele in die Richtung, also Wortspiele gibt es ja wie Sander mehr an der Stelle und ob das Spiel dann genug Aufmerksamkeit bekommen hätte, damit so fliegt, man weiß es nicht. Ich gönne es ihm trotzdem ja, an natürlich. Der Stelle. Also ich spiele es ja auch die ganze Zeit und das ist echt ein super Spiel. Ja, aber ich finde es halt ganz wichtig zu erwähnen an der Stelle, weil es schon so Aspekte gibt, wie so, okay, das erste Spiel, das irgendwie Game Center verwendet oder so, ist es natürlich nicht, aber das erste, das halt so populär geworden ist, das wirklich so viele Leute erreicht in so kurzer Zeit, dass Game Center ganz, ganz offensichtlich an seine Grenzen gerät und nicht nur so wie bei uns im Hintergrund und wir fixen es halt dann noch. aber das hat ist auch einfach so der Popularität geschuldet. Das ist einfach bei Brettspielumsetzung kriegt nicht so viel Masse an Land gezogen und hat auch nicht die Aufmerksamkeit von dem Tweety-Entwickler. Und er hat es auch wirklich schön gemacht, was er so, so wie er das Interface so aufgebaut hat. Also diese Liste, wenn man was anklickt, zoomt es raus dann und die Animationen nerven nicht, sondern sind angenehm. Es gibt ein paar Geschichten, da verhält sich es ab und zu nicht so dolle, aber so als Gesamtkunstwerk ist es halt wieder gut. Und ja. Guckt euch das mal an, kostet ja nichts zum Angucken. Ihr solltet einen halbwegs ordentlichen englischen Sprachschatz haben, sonst macht das keinen Spaß, weil man eben diese Wörter nur auf Englisch bilden darf. Außer jetzt Kindergarten vielleicht oder, ja, oder kaputt. Waldsterben, stimmt, Kindergarten kaputt, Mensch. Also so ein bisschen Jiddisch ist natürlich auch drin. Aber insgesamt macht das, glaube ich, nur Spaß, wenn man wirklich so einen halbwegs okayen Wortschatz im Englischen hat. Das begrenzt natürlich dann auch so ein bisschen die Spielfreude für manche. Aber wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr auch viel Spaß damit haben, glaube ich. Also ich da kann man durchaus einige Abende mit verbringen. Ja, Hust. Ja, definitiv. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Wir haben auch mal wieder eine ordentliche Länge hier hingelegt. Ja, gar nicht aufgefallen, was ja ein gutes Zeichen ist. Das ist ein gutes Zeichen. So, nee. Eigenlob stinkt. Das ist ja noch kein Eigenlob gewesen. Das war ja nur so, wir haben nicht gemerkt, dass es nicht lange gedauert hat. Das ist ein Eigenlob. Wir sind toll. Wir haben jetzt Accessibility in Lost Cities. Wir sind toll. Stimmt. Das könnte man auch noch kurz erwähnen. Das ist jetzt irgendwie verwirrend, weil eigentlich wollte ich gerade schon die Sendung beenden. Ja. Es gibt ein Update für Lost Cities, wo wir gerade schon bei Game Center Turnbase zu spielen waren. Und das kann man jetzt komplett ohne Hingucken spielen. Weil wir haben irgendwie Voice-Over eingebaut. Mhm. Das heißt, Menschen, die auf Voice-Over angewiesen sind, können das jetzt auch noch viel besser benutzen als vorher. Vorher war es ja auch so rudimentär quasi, wie es halt so mitkommt, wenn man die richtigen Bedienelemente benutzt. Jetzt ist es halt noch ein bisschen besser und wir geben halt jetzt auch kontextuelle Hilfe. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier den Kartenstapel unten anklickt, dann sagt er einem nicht nur, es gibt jetzt noch 44 Karten, sondern liest einem auch noch vor, welche Karten man gerade auf der Hand hat. So, dass man irgendwie so mit möglichst wenig Klicks irgendwie die meiste Kontextinformation so für das Spiel bekommt. Und ich habe den Eindruck, es ist jetzt ein ganz angenehmes Spielen, ohne zu sehen, was passiert. Und das erste Feedback ist auch sehr positiv. Freut mich. Ja, freut mich. Barrierefreiheit. Freut mich auch. Freut mich auch. Bin ich auch ganz stolz drauf. War auch nicht wenig Arbeit. Und, nee, war erstaunlich viel Arbeit. Ja, und das hat auch mal ein bisschen die Augen geöffnet zu den ganzen Accessibility-Features, die ja Marcel immer eh schon irgendwie offen hat, weil er sich alles vorlesen lassen will. Die Augen geöffnet. Die inneren. Mhm. Ja, so ist Sprache manchmal. Und damit entlassen wir euch dann auch in die Nacht oder die Tageszeit, die bei euch gerade vorherrscht. Jo, Mama. Ahoi. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Titelmusik. Intro. Einleitung. Vorstellung. Seriennummer. Dummer Kommentar. News. Konsumteil. Verabschiedung. Rausschmeißer. So, das war jetzt mal die kürzeste Fanboys aller Zeiten. Genau. Ihr dürft euch das dann auch, also das können wir ja im Prinzip auch jede Woche jetzt senden, so. Das ist ja quasi so ein Evergreen jetzt. Und nur so die Shownotes dann dazu machen. Mhm. Die Shownotes von der echten Sendung und das ist der Podcast jeweils. Oh ja, dann kann man immer nachschlagen, was gerade was bedeutet. Nun ja, nee, wir machen das auch ausführlich. Und von mir aus können wir anfangen. Ja, von mir aus auch. Na dann.